It's me, yeah. Zwei verfluchte Jahre. Und dann erfahre ich, wie es wirklich ist. Zwei verfluchte Jahre! Es war ein Freund von ihr. Jemand, den ich sogar kenne. Ich weiß es auch noch von ihm. Es war einer, den ich gekannt habe. Weißt du, was für ein Gefühl es ist? Ich hab die Nacht wach gelegen. Er hat meine Tagebücher von früher gelesen. Ich versuch zu erkennen, wann es angefangen haben muss. Und bin dabei ein bisschen durchgedreht. Kannst du es vielleicht jetzt verstehen? Das ist echt furchtbar, ich kann nicht verstehen.